Das ist auch meine Aufgabe. Ich weiß, dass das nicht immer nur Beifall findet. Aber ich sehe schon die Verantwortung, zu sagen, die Lage ist ernst. Wir sind alle Teil der terroristischen, Objekt der terroristischen Bedrohung.